Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist Psalm 40, Vers 5. Glücklich ist der, der auf den Herrn vertraut und nicht den Stolzen und den Lügnern glaubt. Gott segne dieses Wort. In Gott vertrauen. In diesem Bibelvers hier aus Psalm 40, also Psalm von David, Psalm Davids aus dem Alten Testament, lernen wir, was es bedeutet, worauf es ankommt, Gott zu vertrauen, in Gott zu vertrauen. Und es ist relativ geradlinig, wie das hier dargestellt ist. Also glücklich ist der, der auf den Herrn vertraut, schreibt David. Und aber die Ermahnung kommt gleich, wo er sagt, und nicht den Stolzen und den Lügnern glaubt. Und worauf es hier ankommt, ist zu verstehen, dass wir eben in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus gut daran tun, dass wir uns abwenden von allem Bösen, also sowieso. Und dass wir eben Leuten, dass wir, ja, soweit möglich, Leute, die stolz sind und Lügner sind, dass wir solche Leute vermeiden. So, das ist nicht immer so einfach, denn wir haben ja verschiedene Beziehungen, manchmal auch familiäre Beziehungen, und vor allem, wenn wir zu Christus kommen und dann in und durch Jesus Christus wachsen und der Heilige Geist in und durch uns in unsere Herzen spricht, was denn nun richtig und falsch ist und gut und böse ist, so ist es nun oft so, oder ja, kann es so sein, dass wir eben da viel Gegenwehr haben, auch in der eigenen Familie. Ja, das können auch familiäre Beziehungen sein. Und so ist eben es besonders entscheidend, dass wir verstehen, dass wir auf Gott vertrauen, in Gott vertrauen und auch nur in Gott vertrauen, also ausschließlich. Und nicht auf Dinge, Sachen. Leute, die stolz sind, ja, oder Leute, die lügen, das ist natürlich klar, dass wir da uns davon abwenden. Das ist das Allerwichtigste. Und für uns selber ist es wichtig, dass wir in unseren Herzen haben wir oft ja als geborene Sünder. Alle Menschen sind geborene Sünder, und es gibt keinen, der irgendetwas Richtiges tut. Und wir können uns durch gute Taten selber nicht erlösen, und unser Herrgott ist also sowieso stolz, unser Herrgott hasst Stolz, denn unser Jesus Christus sieht vor allem die Gefahr, die Stolz dann eben mit sich bringt, wo man also in Sachen, Objekte, materielle Dinge, Leute streben nach Macht oder nach, jemand will immer Erster sein oder erster Platz und ein Machtkampf. Also es ist ein Streben, es ist ein Laufen nach dem Wind. Ja? Also man läuft dem Wind hinterher. Zu guter Letzt hat man gar nichts. Und im schlimmsten Falle ist man von Gott getrennt in alle Ewigkeit. Wenn Leute eben Jesus Christus ablehnen und nicht zu Jesus Christus kommen und schicken sich dann selber ja, sozusagen in die Hölle, sind dann ewig getrennt von Jesus Christus. Und das muss nicht sein. Und Gott lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Und hier in diesem Psalm von David, Psalm 40, lies mal selber durch. Wieder und wieder und wieder sehen wir, wie David, König David hier Gott vertraut. Ja, und es ist eine Herzensangelegenheit. Und Gott ihm Mut macht. Ja. Und das ist eben unsere Einladung dann, dass wir glücklich sind, wenn wir auf den Herrn vertrauen. Das ist nicht irdisches Glück. Also das lasst euch da nicht irgendwie die Irre führen. Glücklich sein ist, so wie es die Welt darstellt, mit Reichtum und Macht und Beziehungen und dieses und jenes, außerhalb von Gott, ist nicht glücklich sein. Denn wir sind ja geboren, wir sind ja unsere Vorfahren, Adam und Eva, sind ja aus dem Paradies verbannt worden. Und das ist diese Lücke im Herzen, das, was fehlt in unseren Herzen, ist die Beziehung die direkte Verbindung zu Gott. Und Jesus Christus hat diese Verbindung wiederhergestellt durch das, was er am Kreuz getan hat. Und das tut er auch in und durch uns, wir, die wir zu ihm kommen als Reue gesündet und unsere persönliche Beziehung mit ihm wachsen, uns abwenden von der Sünde und aller Sündhaftigkeit. Und er hilft uns dann auch, in unserer Beziehung mit ihm zu wachsen und uns vom Bösen abzuwenden. Und darauf kommt es an, dass wir eben auf Gott vertrauen und nicht auf Sachen, Dinge, Beziehungen. Und ja, also geht mal rein in die Psalme, macht doch mal eine Liste oder eure Top 5, ja, eure, sucht mal aus den Psalmen, da sind bestimmt viele da, wir haben 150 aus dem Psalter, macht doch mal, schreibt doch mal eine Liste, sucht euch eure Top 5 Psalme raus, ich finde Psalm 121 super, 126, den habe ich gern, Psalm 91 ist super. Das sind so meine, die ich gerne habe und immer wieder lese, auch oft tagtäglich. Sucht doch eure raus, die euch Mut machen. Und ja, wir haben eben Gottes Wort dazu da, dass es uns Mut macht. Gottes Wort ist dazu da, die Bibel, dass wir nicht nur Gott vertrauen können, sondern dass wir uns erinnern, wer Gott eigentlich ist, ne? Unser Herr Jesus Christus. Also, geht rein ins Wort und da ist alles da. Wie auch hier im Psalm 40. Lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir hier für den Psalm 40, wunderbarer Psalm von David, wo wir verstehen, was es denn nun bedeutet, in Gott zu vertrauen, in dir, unserem Jesus Christus, und dass wir uns abwenden von jedem Stolz und Lüge und alles andere außerhalb, außer dir, dass wir uns dir zuwenden, in und durch die Bibel, tagtäglich in der Bibel lesen und wachsen in unserer persönlichen Beziehung mit dir. Und wir danken dir, dass wir dir vertrauen können, unserem Herrn Jesus Christus. Und wir beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.